Kapitel 3. Der Vollzug der Europäischen Währungsunion. Was ging schief und warum? Über den Inhalt des Maastricht-Vertrages war nach der Vorbereitung durch die von Jacques Delors geleitete Kommission, die im Frühling 1989 ihren Bericht vorlegte, über 3 Jahre bis zur Unterschrift intensiv verhandelt worden. 6 Jahre Vorlauf vor der Währungsunion mit intensiven Vorbereitungen schlossen sich an. Dann dauerte es knapp 11 Jahre, bis im Herbst 2009 deutlich wurde, dass Griechenland schon vor dem Eintritt in die Währungsunion und seitdem kontinuierlich seine Haushaltszahlen gefälscht hatte. Es dauerte danach bis Frühling 2010 ein weiteres halbes Jahr, bis die volle Wahrheit über die griechischen Staatsfinanzen zumindest in Umrissen auf den Tisch kam. Aber schon seit Herbst 2009 waren sich auf europäischer Ebene alle einig, mit dem frisch ins Amt gekommenen deutschen Finanzminister Schäuble an der Spitze, dass man Griechenland in irgendeiner Weise helfen müsse und eine Umschuldung oder gar eine Insolvenz jedenfalls nicht in Frage komme. Bei der ersten öffentlichen Äußerung von Wolfgang Schäuble in diese Richtung fragte ich mich fassungslos, ob er und ich denselben Vertrag gelesen hatten.